Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Willkommen in Phase 2. Endlich sind wir in Phase 2 angekommen. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir wie immer meine zwei Co-Moderatoren dazu geholt. Und zwar den Jürgen. Hallo. Und den Markus. Hallo. Wunderbar. Und heute reden wir über Iron Man 3. Oder auch Iron Man PTSD Edition. Ja, genau. Wisst ihr noch, wann ihr den zum ersten Mal gesehen habt? Ich habe ihn damals mit Markus zusammen im Kino gesehen. Im Kino mit dir. Ja, richtig. Ich habe auch damals relativ zum Start direkt im Kino geguckt. Zum Start direkt im Kino, ja. Ja, wir haben uns beiden direkt ins... Ich glaube, wann war das? Irgendwann unter der Woche so. Ich gesagt, komm, ziehen wir uns jetzt im Kino rein, bevor uns gespoilert wird. Ja, nach Avengers war man halt so gehypt auf alles mit Marvel. Ja. Ohne Witz, Mann, das war echt so. Neue Figuren wurden eingeführt. Aldrich Killian. In den Comics ist das ein Wissenschaftler, der komische Serum, was es in diesen Dings gibt, hat das reproduziert und verkauft an Terroristen und begann danach Selbstmord, weil er mit dem Schaden nicht klarkam, was die Terroristen angestellt haben. Der kam in einem Comic vor, einem einzigen, einer Ausgabe, das war's. Dann gibt es noch die neue Figur, Trevor Stanley, aka der Mandarin, aber dazu nicht der Mandalorian, knapp daneben. Nein, knapp daneben. Es ist kompliziert. Gespielt von Ben Kingsley. Sir Ben Kingsley. Regie führte Sean Black, der bekannt war für Predator Lethal Weapon. Und witzigerweise gibt es in China eine andere Version. Da gibt es längere Szenen für chinesische Co-Stars, den Iron Man gegenübertritt. Und Iron Man trinkt Milch anstatt Alkohol. Nur so. Da machen die Szenen ja gleich viel mehr Sinn. Bist du schon mal besoffen von Milch gewesen? Ich bin laktoseintolerant, ja. der Anfang, ein großartiger Anfang mit I'm Blue. I'm Blue, David, es war so gut. Wo schon dieses Narration, das du ja hörst, was ja in der Schlussszene noch vorkommt. Jensen kommt zurück. Jensen kommt zurück. Ja, ganz kurz mit Hey, hallo! Und dann läuft er an ihm vorbei. Ja, wir haben uns damals in Bern getroffen. Im wahrsten Sinne. Dass sie das aber zurückgeholt haben, feiere ich bis heute. Das finde ich sehr, sehr cool, ja. Happys Haare sind der Wahnsinn. Habe ich geschrieben, der scheiß Hukuila. Happy hatte mal Haare. Ja, John Favreau hat nie so sexy ausgesehen. Ja, ohne Witz. Die machen sich auch in dem Film lustig in einer Szene. Folgen sie den Hukuila. Das mit den, wo du halt... Es ist sehr schön strukturiert eigentlich am Anfang mit dieser, hey ja, ich habe hier was erfunden, das so kaputte Sachen wieder reanimiert, aber leider fliegt dabei alles in die Luft. Finde ich auch sehr schön, wie Happy sich dann auf ihn draufschmeißt. Also geht was, alles gut. Weil John Favreau war zu dem Zeitpunkt nicht mehr der Schlankeste, leider. Also es hat ja natürlich nur für die Rolle getan. Ja, natürlich hat er nur für die Rolle getan. Nicht, dass er gleichzeitig Stress hatte mit Regie von jedem anderen Shit und gleichzeitig noch die Rolle von Happy spielen. Nein, das geht überhaupt nicht. Die Anziehszene war sehr geil, mit denen, wo er halt experimentiert hat, wie er sich am besten den Anzug anzieht, die auf ihn zufliegen, die Tanken, das war cool. Direkt in die... ja. Oder wo er hochspringt und eine Drehung macht, damit das Ding richtig ins Gesicht reinfliegt. Aber ganz ehrlich, jeder, der einen Powersuit hat, muss einen Special Move haben, um den anzuziehen. Du kannst den nicht einfach mal sehr, sehr geil wie die ersten zwei Teile. Ja, da hast du dann auch danach zum ersten Mal gesehen den Mandarin oder auch Ben Kingsley. Das war im Trailer so geil. Weil du hast den Trailer gesehen und hast so, das ist Ben, du hast so Ben Kingsley gesehen, so, ja. Wenn du jemanden casten willst als Überraschung, dann bitte nicht Ben Kingsley, weil du weißt, es ist der Böse. Blöderweise hat es hier funktioniert. Ich dachte im Trailer noch, dass der Mandarin wirklich, wirklich der Hauptbösewicht ist. Ja, ist ja nicht das so, als hätte der Trailer das gewollt hätte, dass du das denkst. Richtig. Die Hälfte vom Film sollst du das denken. Hätte der Trailer das gewollt hätte, richtig. Dann Rhodey als American Patriot, typisch Amis. Das war, also, American Patriot, come on. Bloß weil ihr die Rüstung bekommen habt und die auch nur Rhodey benutzen kann zu dem Zeitpunkt, ne? Schlimm. Eine Katastrophe. Aber ey, PTSD dafür hat er das beste Passwort aller Zeiten dafür. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das war super. Du meinst dieses super sichere Passwort. Ja. Das war so geil. Das, wie war das nochmal? Aber ich habe das aufgeschrieben. Hast du dir ernsthaft das Passwort das aufgeschrieben? Passwort. Ich habe das Passwort, glaube ich, aufgeschrieben. Iron Patriot Rocks mit 2x, oder wie war das? Ja, richtig, ja, richtig, ja, genau. Iron Patriot Rocks mit 2x. Das war so cool. Die PTSD-Szene, PTSD-Szene von Tony. Deswegen mag ich den Film und anderen, weil er sich tatsächlich mehr auf Tony verlässt, anstatt auf die Anzüge. Das finde ich cool. Weil diese Panikattacke, die er schiebt, als er nur von dem kleinen Jungen, dass dieses Ding unterschreiben musste, und der kleine Junge guckt ihn an. Wie war das, als du gestorben bist? What? Ja. Boah, wo er dann anstatt zu unterschreiben, hilf mir drauf schreibt. Ja, ja, richtig. Jesus, und immer wieder in den Anzug zurück muss, damit er durchatmen kann. Ja. Ich finde das so schön, wie in den Diner sitzt und dann hat er den Suit einfach draußen geparkt. Vor allem auf dem Parkplatz, fand ich auch sehr schön. Ja, und einfach aufgestellt. Ich meine, keiner kann ihn benutzen, aber es ist einfach hinten offen. Sehr schön. Ah, bastelst du an Mark 15? Ja, so ungefähr. Mark 42. da kam das mit Happy Now! Das war da, wo Happy diesen Typen da verfolgt hat. Also als ich im Kino saß, ich hab tatsächlich den Tränen nahe, weil ich wollte nicht, dass Happy was passiert. Oh, ich wollte auch nicht, dass Happy was passiert. Das war jetzt auch so. Sean Favreau ist vielleicht nicht der beste Schauspieler, aber ist ja doch irgendwo ans Herz gewachsen. Er ist dann ein Herz gewachsen mit der Rolle, das stimmt allerdings. Ja. Ja. Das war super. Oder wo er dann seine Adresse preisgibt, der Tony. Oh ja. Er sagt, jetzt ist Rache, jetzt geht's. Sehr starke Szene, sehr starke Szene. Sehr starke Szene, ja. Und am besten fand ich. Wo ich mir aber immer die Frage gestellt habe, entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber es ist so, er sagt ihm, wo er wohnt, wo ich mir denke, als ob niemand wüsste, wo Tony Stark wohnt. Das ist auch so eine Idee. Die ganzen Journalisten stehen doch schon vor seiner Tür, so frei nach dem Motto, das ist streng geheim, wo er wohnt. Der Mandarin hätte ohne das nicht herausfinden können. Vor allem die ganzen Partys, die er gefeiert hat bei sich zu Hause. Ja. Aber das fand ich immer lustig, so frei nach dem Motto, als ob niemand wüsste, wo der wohnt. Aber wir wissen ja nicht, ob nicht jeder Pressevertreter und jedes Partygirl, jeder Partyboy eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hat. Ja, genau, vor allem, weil die Kamera hält gerade voll drauf, während sie vor seinem Haus stehen. Jetzt tu nicht so, als hätte es damals Fall. Wie Google Maps schon gegeben. Nee, der hat ja viel modernere Technologie. Ich fand dieses Kerl, dieses sagt mir nicht, dass jetzt ein 12-jähriger Junge draußen wartet auf mich, der ist 13, was? Das war so gut. Dann wird das Haus angegriffen. Ja, das passiert, wenn man seine Adresse an Terroristen weitergibt. Aber coole Szene, habe ich geschrieben. Es sah so geil. Erstens, es baut sich richtig gut auf. Also du hörst ja erstmal nur die Geräusche. Und dann ist ja von jetzt auf gleich bricht die Hölle los. Was so noch gefehlt hat, war irgendwie so die Walküren-Musik. Ich glaube, die haben sie bewusst nicht genommen. Aber was ich stark auch noch fand, wie Pepper rausgekommen ist. Pepper im Anzug, ja, Pepper das war so cool. Anzug, so geil. Wie er den Anzug auf sie überträgt, weil ihm sein Leben nicht so wichtig ist wie ihres. Ja, sehr schön. Ja, das war so cool gemacht. Als sie in Sicherheit ist. Ja. Richtig, ja. Das war so cool gemacht. Dann Klavier gegen Hubschrauber. Klavier 1, Hubschrauber 0. Beste Cartoon-Optik, ja. Cool fand ich auch, wie er seine Rakete, die er nicht mehr abfeuern konnte, einfach geworfen hat und dann zerschossen. Das war auch super, ja, das stimmt. Awesome. Das war auch cool. Tony weiß einfach, wie man Badass ist. Richtig. Und dann natürlich Punktlandung, als er mit dem Ding weggeflogen ist, mit dem Anzug. Ja. Und als er dann in, wo ist er gelandet? Irgendwo? In irgendeinem verschneiten Kaff. Irgendwo da, wo Stefan leben möchte, ja. Ja. Ja. Ah, immer möchtest still. Du auch so eine Bastlerscheune haben wie der Junge? Der kleine Super Harley. Ja, super. Später in einem anderen Comic-Universum bei den Young Avengers dabei. Überrascht mich jetzt Harley wirklich. Harley ist jetzt nicht. Er ist nicht der neue Iron Man, aber er baut sich später seinen eigenen Anzug. Das aber weiß er ist jung, er ist intelligent, er ist smart und er kriegt die passende Ausrüstung. Ja, man könnte fast meinen, er ist so der kleine, ein bisschen fast so der kleine Gegenpart von Robert Downey Jr. Nicht ganz so geil gecastet wie in dem in dem einen Film mit wie hieß er? Ryan Reynolds und den Kleinen, dieser Sci-Fi-Film. Der Kleine ist Ryan Reynolds in Klein. Ist so gut gecastet, denn nur so nebenbei. Ja, ja, glaub, das ist Adam, irgendwas mit Adam war das. Ja, der ist so gut gewesen. Adam, The Adam Project, ja. Ja, der war klasse. Der Netflix-Film, also, Gott, war der unterhaltsam. Ja, ja, der war richtig gut. Aber der Kleine, der kann aber mit so jemand wie Robert Downey Jr., der konnte zumindest mithalten. Und da muss man auch mal sagen, konnte Respekt mit ihm mithalten, ja. Das stimmt allerdings, konnte mit ihm mithalten. Ich super. Oh, mach jetzt nicht einen auf Kleiner. Mach jetzt hier nicht einen auf. Willst du mir ein schlechtes Gewissen einreden? Wollen Sie mich verlassen wie mein Vater? Ja. Und ja. Aber wir werden immer zusammen sein. Weißt du, wer ich das weiß? Weil wir so eine gute Verbindung zueinander haben. Oh ja, war ein Versuch wert. Ja. So klasse Szene. Ich finde auch, wo er gegen die eine kämpft, fand ich geil. Cheap Tricks and Easy One-Liner könnte meine Autobiografie sein. Sehr geil. Der Spruch. Der Kampf gegen die Lady war richtig gut. Vor allem, wo er dann die Mikrowelle explodieren lässt. Fantastisch. Das fand ich fand's so geil, wo er sich komplett auf sich verlassen hat in der Szene. Über alles auf sein Wissen, nichts auf seine Gadgets, sondern einfach nur in der Not improvisiert hat. Das fand ich so Gadget gut. Sein war ja auch kaputt. Ja, das zeigt ja auch, warum Tony der intelligenteste der Avengers ist. Ja. Und trotzdem immer halt noch, so, egal wie brenzlig so ist, es ein dummer Spruch auf den Lippen. Du bist zwar heiß, aber ich hatte schon heißere. Ja. Dann sprengt er sie einfach. Ja. Das ist so ein Spruch, den versuche ich immer danach direkt wieder zu vergessen, weil er so platt ist. Nein, aber lachen tut, ja, aber lachen tut man trotzdem. Ja. Ja, Cheap Tricks and Easy One-Liner. Could be my autobiography. Das war so Autobiografie, das war super. Wo er dann später seinen Stan. Superfan trifft. Ja. Oh, Gary. Tony Stark lookalike. Ja, ich glaube, das ist dieses richtig schlechte Tattoo am Oberarm hat. Oh Gott, ich glaube, das ist ein Stuntman gewesen, so dass sie den eingebaut haben als Joke, bestimmt. Stan Lee, Cameo als Richter für den Beauty-Wettbewerb. Das war auch sehr schön. Ich habe das Gefühl, der hat seine Cameos später selber geschrieben. Würde mich nicht wundern. Nur weil er später im Stripclub auftaucht. Ja, das war bei Deadpool. Da kannst du mir nicht erzählen, dass er sich das nicht selbst ausgesucht hat. War Machine Rocks, ja. War Machine Rocks so mit 2X. Der böse Switcheroo, die Ex ist die Böse. Ja, als Tony da gefangen genommen wird. Tony Stealth aktiviert. Das fand ich auch super. Wo er durch die Gegend gestealtht ist, ja. Klasse. Und dann, wenn er die ganze Zeit seinen Anzug ruft, 3, 2, 1, jetzt! Boah, das war so cool. Und wie du immer siehst, Szene, wie in der Scheune eingeschmiert bester, war. Bester Henchman. Ich hasse diesen Job, die sind alle so seltsam. Und geht! Ja. Bester Henchman. Der Ausbruch von Tony ist klasse. Und da ist er. Trevor, ich liebe den Twist. Viele hassen den Twist, ich liebe ihn. Ich hab das nicht kommen sehen. Das hat niemand ich hab's kommen nicht kommen sehen. Ich finde das so lustig. Warum? Weil du magst den Twist nicht, ich weiß. Ich mag den Twist nicht, aber ich find's trotzdem lustig. Den Twist mag ich nur nicht, weil ich mich auf den Mandarin gefreut habe. Und zwar auf einen richtig ernstzunehmenden Mandarin. Und dann hast du sowas. Einen abgehalfterten Schauspieler, der nur wegen Drogen den größten Terroristen der Welt spielt. Ich hatte da Probleme mit so gewissen Bad Substanzen. Und sie haben ihnen versprochen, clean zu werden. Nein, sie haben mir versprochen, mehr zu geben. Sie haben mir versprochen, clean zu werden. Nein, mehr Drogen. Ich liebe es, wie aus dem Bad rauskommt. Oh, da solltet ihr jetzt erstmal nicht reingehen. Das soll ich in den nächsten 2 Stunden nicht machen. Wow. Aber ich finde es so. Moment mal, wenig. Das ist das. Ich finde es so eine gute schauspielerische Leistung, diese ganze Szene. Ja, es ist halt Ben Kingsley. Es ist kompliziert. Super. Es ist kompliziert. Es ist kompliziert. Die Mimik. Du kaufst dem halt genauso ab. So ein verwirrter, kleiner, alter Mann. Die haben halt schon mit dem Trope gespielt, dass es, wenn du Sir Ben Kingsley irgendwo eincastest, dass er der Böse ist. Wie zum Beispiel, hey, im Prince of Persia-Film ist er der böse Onkel. Und man sagt, oh ja, toll, ich weiß, wer der Böse ist. Vielen Dank. Das ist Ben Kingsley. Ja, aber da sieht man halt wieder, was für ein großartiger Schauspieler Sir Ben Kingsley ist in dem Moment, weil ja. Als den Mandarin hast du ihm jeder Szene abgenommen und dann kommt er als Trevor da raus und du glaubst, Trevor, ja, das ist Trevor. Der Typ ist Trevor. Und du fragst dich die ganze Zeit, wie hat dieser Trevor es hinbekommen, diesen Mandarin zu spielen? Ja, weil er halt so aussieht, wie er aussieht. Ja, Es ist halt, klingt es, rassistisch, halt bisschen, aber es ist so. Ja, ein bisschen ja. Maske, ein bisschen hier, ein bisschen da. Das, hat er ja auch noch, das Lustige finde ich, die Erklärung auf die Frage, die ich gerade gestellt habe, hat Ben Kingsley, also zumindest die Rolle von Ben Kingsley, ja selbst geliefert. Ja, das ist alles Special Effects. Greenscreen, ein bisschen Maske, ein bisschen Make-up. Ja. An den meisten Orten war ich noch nicht mal. Wie gesagt, der Ausbruch von Tony war super. Das war eine Limited Edition. Nur die Uhr zu treten. Ja. Okay, dich kill ich zuerst. Diese also blöde super. Kinder, was ist die Limited Edition? Ja. Was, der Flickflack? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, ja. Böse Vizepräsident habe ich geschrieben. Der böse Vizepräsident. Böse Vizepräsident. Nur weil er seine Tochter nur einen Arm hat. Yay. Und hey, ihre Tochter hat dann nach zwei Arme. Ja, aber es kann sein, dass sie explodiert. Das nehme ich in Kauf. Let's go. Dafür verrate ich mein komplettes Land an Terroristen. Das ist eine super Idee. Genau, super Idee. Chance, fantastische Flugzeugszene. Ja, fantastische Flugzeugszene, alles daran ist super, die Action, die Rettung der Passagiere, einfach klasse. Und der Moment, wo der Truck in Iron Man reinfährt, denkst du, was? LKW K.O. Und das war alles nur PlayStation VR. Ja, es war so cool gemacht, es sah auch super aus, wie er da rein ist. Top-Notch CGI, das hat nie besser ausgesehen. Ja, das stimmt allerdings, ja. House-Party-Protokoll, ja, sehr cool. Das Hausparty-Protokoll, Sir. Nee. Hey, Paul Bettany, du gibst dir richtig Mühe diesmal. Und klingst nicht so gelangweilt. Ja gut, er war ja vorher immer der gelangweilte Anwalt, Sir. Ja, stimmt allerdings, ja. So sehr ich den Film auch mag, was zur Hölle ist das Ziel von Killian, habe ich geschrieben. Das stimmt. Was ist das Ziel von Killian? Er will der Allerbeste sein, wie keiner vor ihm war. Genau, richtig. Das ganz allein. Schnappt er sich den Preis. Und er kennt die Gefahr. Ja, ja. Also letzteres würde ich nicht unterschreiben. Ja, da nimmt er seine hochgeliebte Pepper und setzt sie auch die Gefahr aus, dass sie in die Luft fliegen könnte. Ja, es ist halt, also irgendwie habe ich es nicht gecheckt. Was ist sein Ziel? Will er Tony die Alte ausspannen? Ich glaube, er hat keins. Er will Tony die Alte ausspannen. Er will gleichzeitig aber auch irgendwie Tony vernichten. Er ist ja einfach nur angepisst, weil Tony ihm im betrunkenen Zustand zugesagt hat, dass er kommt, aber war dann überrascht, dass der alte Playboy nicht kommt. Richtig. Also willst du wissen, was meine Erklärung auf seine Motivation ist? Welche? Reicher, weißer Mann, dem ans Bein gepisst wurde. Oh. Ja, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Reicher, weißer Mann im Anzug, der ans Bein gepisst wurde. Der Anzug macht's. Es ist nur der Anzug. Es ist tatsächlich so. Es ist in so gut wie jedem dieser Filme gibt es ein Bösewicht im Anzug. Das ist jedes Mal so. Aber ich finde es halt so lustig, wie er das erste Mal bei Pepper im Büro auftaucht. War, und er war ja vorher mit diesen ekligen, klebrigen, langen Haaren und der Nerdbrille. Ja, dieser richtig dicken, dicken Glasbrille. Und dann kommt er da rein und er sieht ja aus. Ist gefühlt drei Köpfe größer als Pepper. Ja, hi. Na. Ja, und dann kommt er da rein und sieht auf einmal aus wie Guy Pearce. So ein Scheiß. Wie konnte das denn passieren? Oh nein! Ja, die Anzüge, jeder braucht ein Hobby, habe ich geschrieben. Die Anzüge sind so geil. Du hast eine Version gesehen vom Hulkbuster. Du hast, das war absolutes... wie sagt man so schön, absolutes Easter Egg-Gewirbel mit den ganzen Anzügen. Das waren Anzüge aus allen möglichen Comics. Ich finde es halt insofern lustig, wenn er gleich den Hulkbuster benutzt hätte, hätte Killian ganz schön große Probleme gehabt. Ja, da kommt die Kamera. Das ist nochmal der angriffstechnisch stärkste Anzug, den er hat. Ich finde es halt so lustig, dass er nur im Hintergrund aufräumt. Aber eigentlich hätte Killian, das habe ich mir aufgeschrieben, gar keine Chance gehabt. Weil auch wenn Tony irgendwann am Ende am Boden liegt, da waren, glaube ich, immer noch mindestens 20 seiner Anzüge in der Luft rumgeflogen, ohne beschäftigt zu sein. Ja, es ist halt wieder dieses typische, ey, Marvel, es ist ja nicht für Erwachsene leider, eigentlich hätten sie es den schnappen müssen, hier dann einem Gliedmaße einmal kräftig ziehen, die Sache hat sich erledigt. Da war ja noch die Szene mit Rhodey, hey, gib mir auch einen Anzug, die sind leider alle auf mich kodiert, sorry. Ja, Rhodey wird getragen, hab ich gesagt, das war super. Mit Vergelegenheit, so. Das war klasse. I am the Mandarin. No, you are not, habe ich geschrieben. Dann Pepper Power. Pepper wurde ja gefangen genommen und hat dieses Zeug injiziert. Durch und dann kommt der Super Pepper Gin, ja. Und das war so cool, weil du hast echt gesehen, sie fällt da runter und denkst dir, oh, es ist nicht gut. Aber es war schön überraschend, dass sie da beim ersten Mal sehen, dass sie da um die Ecke kam und ihn im Prinzip zu Tode geprügelt hat damit. Ja, weil erst wurde er angeteased, dass sie ins Feuer gefallen ist und tot ist. Oder nicht? Ja, aber du weißt aber auch nicht, ob er jetzt tot ist oder nicht. Oder ob er einfach nur ein Gewahrsam ist oder nicht. Ja, also das ist das Typische, er könnte wieder auftauchen. Es ist Comics, die tauchen immer irgendwann alle wieder auf. Aber das ist ja genau die Stelle, wo ich meinte, da fand ich es schade, dass Tony so schwach wirkt, weil er am Boden liegt und er muss quasi warten, dass Pepper ihn rettet. Weil er obwohl noch, noch so viele Anzüge hat, da rumfliegen. Obwohl noch so viele Anzüge rumfliegen. Ja, ja. Ja, stimmt. Aber was ich cool fand, es ist halt schön überraschend gewesen. Habe ich mir aufgeschrieben, den Satz, den er ja gesagt hat, hast du auch schon gesagt, Stefan, ich bin der Mandarin und am Ende, wo ja alles aufgelöst wird, ist er der Einzige, der nicht gezeigt wird. Wer wird in Handschellen als Mandarin vorgeführt vor der Presse? Ha. Ja, also Killian könnte noch leben, wer weiß. Ja. Wir werden sehen. Ich fand sein Abschlussgespräch fand ich halt super dieses Jahr und dieses. Und da hast du gesehen, ihm werden endlich die Splitter entfernt. Ja. Das heißt, er kann sich jetzt, also er findet sein Leben wieder lebenswert auch. Ja. Dadurch, dass er jetzt auch Pepper jetzt endlich hat, richtig und so weiter. Das finde ich cool. Und dann die wohl beste bis dato Szene nach dem Abspann, wo ich mich weggeschmissen habe. Das war super, wo er auf dieser Couch lag und Bruce Banner das die ganze Geschichte erzählt hat. Ich war am Boden, das war so großartig. So, sind Sie eingeschlafen? Wo, bis wohin haben Sie gehört? Ja, Sie waren irgendwo auf einer Party in Bern. Ich bin nicht so eine Art Doktor. Super einfach nur. Das war eine meiner absoluten Lieblingsabspannszenen. Klasse. Ja, jede Szene, wo Mark Ruffalo dabei ist, ist eine gute Szene. Ja, wie gesagt, I ship it. I don't care, I ship it. Wie gesagt, also ich finde persönlich, Iron Man 3 hält sich für mich persönlich immer noch sehr, sehr gut. Der erste ist tatsächlich immer noch der beste. Aber bei mir ist der dritte haargenau dran, bei der gleichen Stufe wie der erste. Weil er wirklich gut geschrieben ist. Gut, es gibt manche Plottinger, die ergeben halt keinen Sinn, aber es ist halt typisch Movie. Wenn man halt sich zu sehr damit befasst, macht hat auch irgendwann alles keinen Spaß. Ja, nach dem zweiten, dennoch, der zweite Teil ist auch keine Messlatte, finde ich. Das ist so. Ja, nach dem enttäuschenden zweiten Teil haben wir einen großartigen dritten Teil gekriegt. Die Jokes sind großartig. Ich finde es halt so geil, dass es sich mehr aus sich verlässt als auf seine Technik. Also halt zum größten Teil gegen Ende halt wieder verlässt er sich halt natürlich auch auf technische Sachen, aber dennoch, dass du halt mal siehst, dass Tony ist und wie er mit dem posttraumatischen Stress klarkommt, nachdem er halt gestorben ist und wieder beschrien wurde von Hulk. Dennoch, ich finde den Film immer noch klasse und kann den absolut nur empfehlen. Wie schaut's bei euch aus? Jürgen? Ich kann mich dem nur anschließen. Es ist so, nach den Avengers-Filmen haben sie das Niveau durchaus halten können. Nicht ganz so nerdig, dafür sehr viel bodenständiger und dass du halt, wenn du so ein Abenteuer erlebt hast, dich einfach danach happy-go-lucky weitermachen kannst, finde ich gut. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass als er alle seine Anzüge gerufen hat, dass das Power Ranger Protokoll hätte nennen sollen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Nee, Scherz beiseite, aber ich mag den. Ich glaube, da lagen die Rechte noch bei Fox oder so. Aber ich mag den Film durchaus und jetzt durchs erneute Gucken habe ich durchaus wieder gemerkt, wie viel besser damals Marvel noch gewesen ist. Ja, das stimmt. Wie schaut's bei dir aus, Markus? Ja, tatsächlich fast ähnlich. Ich finde ihn den zweitbesten Iron Man. Er kommt bei mir nicht auf die Messlatte vom ersten ran, weil der erste hatte viel weniger Logiklücken. Und das muss ich einfach tatsächlich, das ist für mich ein Punkt. Der Endkampf ist bei mir entwertet worden durch das, dass er so viele Anzüge noch hatte. Weil er hätte Pepper nicht gebraucht. Kann ich verstehen. Er hätte sie absolut nicht gebraucht. Und die Anzüge. Ja, das war so eine schöne Szene auch. Sie hätten sie einfach auffangen können. Es war auch so eine schöne Szene, so nach dem Motto: die Frau braucht nicht immer Damsel in Distress sein. Das Trope können wir auch mal brechen. Ja. Fand ich schön, fand ich cool. Gerne wieder. Sie hätte gern von mir aus einen Anzug haben können dafür. 10 von 10 gerne wieder. Aber immer noch ein solider, super Film im Vergleich zu dem, was dann später noch auf uns zukam. Oh also da war die Marvel-Welt noch in Ordnung für mich. Da war die Marvel-Welt noch in Ordnung. Richtig. Da war Earth Nummer... Welche sind wir? 300 irgendwas? Keine Ahnung. Da war die Welt noch 109666 oder sowas. Ich weiß es gar nicht. Sind wir nicht 1999.99? Ich müsste nachschauen. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht. Ich weiß nur, dass es erwähnt wird im neuen Spider-Verse-Film. Ja, das ist aber nicht unsere, das ist eine andere Welt. Ja, aber da wird das MCU erwähnt. Oh, okay. Wie gesagt, wir finden alle den Film finden immer noch super. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, sich den nochmal anzugucken. Ich würde auf jeden Fall sagen, danke Jungs, dass ihr dabei wart wieder bei einer neuen Folge. Immer wieder gerne. Und jederzeit. Und freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es endlich wieder heißt Thor The Dark Kingdom. Juhu. Ach Gott. Hurra. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.